Wer kann Kanzler? Heute Abend wird die K-Frage beantwortet im Finale im ZDF. Gestern konnten wir schon sehen, welcher Kandidat warum in das Finale einzog. Im früheren Plenarsaal des Deutschen Bundestages in Bonn stellten sich die Kandidaten einer Jury. Einer Jury, die da bestand aus der Komikerin Anke Engelke, aus dem Showmaster Günther Jauch und Bremens ehemaligem Bürgermeister Henning Scherf. In 45 Sekunden mussten die Kandidaten ihre Idee von Deutschland erklären. Die Ideen reichten von einem gesicherten Grundeinkommen bis hin zu einem Elternkompetenzzentrum. Hanshoff ist Journalist und schreibt unter anderem für die Süddeutsche Zeitung Fernsehkritiken und hat die Sendung gestern gesehen. Hanshoff, was dachten Sie, als die Sendung gestern vorüber war? Dass sie ein ganz klein bisschen harmlos ist, dass sie eigentlich nicht die Bedürfnisse erfüllt, die zurzeit im deutschen Fernsehen herrschen. Warum war sie zu harmlos? Weil sie so ein bisschen auf ZDF-Verhältnisse zugeschnitten ist und weil sie ein bisschen sehr, sehr lieb ist. Also ich sag mal so, es war so ein bisschen die Kuschelgruppe der Castingshows. Und was hätte dann die gesellschaftliche Realität eher widergespiegelt? Ich glaube, es geht in der Sendung gar nicht darum, gesellschaftliche Realität wiederzuspiegeln, weil die Sendung ist letztlich eine Show. Und ich vermute, die Absicht hinter dieser Sendung ist einfach, Politik ein bisschen sexy zu machen für jüngere Leute. Was ja leider völlig misslungen ist bei der Quote. Die hatten, glaube ich, gerade 1,14 Millionen Zuschauer und sind in der Quote auf 4,1% abgestürzt. Marktanteil, das ist sehr, sehr wenig gewesen. Haben Sie sich denn unterhalten gefühlt oder informiert bei der Sendung? Letztlich habe ich mehr gelernt über die Jury als über die Kandidaten. Also gelernt habe ich da letztendlich nichts. Ich habe eigentlich nur was darüber gelernt, wie junge Menschen glauben, dass sie als Politiker dastehen müssen. Also ich kann Kanzler ist natürlich ein Begriff, der ist sehr, sehr weit hergeholt. Der ist ungefähr so weit hergeholt wie bei RTL der Superstar, der auch nie gekürt wird. Da heißt hinterher einer Superstar, aber der wird spätestens 6 Monate später vergessen sein. Ja, ist das denn so, das private Modell übertragen auf das öffentlich-rechtliche Modell? Also die einen suchen die Superstars oder Menschen mit irgendwelchen merkwürdigen Eigenschaften und das ZDF zieht sich mit diesem Format auf die Politik zurück? Ich möchte nicht mal sagen, dass das ZDF sich da zurückzieht, weil es ist ja generell, es ist eine Castingshow. Eine Castingshow lebt von der Auswahl, die lebt vom Versagen der Teilnehmer und die lebt auch von der Leistung. Das ZDF hat gestern ein bisschen den Fehler gemacht, die Leistung überzubetonen. Also sie waren etwas sehr sozialpädagogisch drauf und sind sehr lieb mit den Kandidaten umgegangen. Wir wissen, dass RTL das härter macht. Um mal kurz zu erklären, also es gab eine Kandidatin, die hat geweint, die ging raus und Anke Engelke sagte dann, oh Gott, sie weint, unterbrechen sofort, ich muss raus, ich muss sie trösten. Also das ist ja ein ganz anderer Ansatz als jetzt bei den Privaten, wo ja auch gerne wirklich draufgedroschen wird auf die Kandidaten. Ja, das ist ja auch legitim und ich glaube einfach, dass das ZDF weiß, dass es unter Beobachtung steht mit dieser Produktion und dass es da dann ganz schlecht käme, wenn irgendeine Parallele zu den Superstars gezogen werden könnte. Was aber doch automatisch passiert, weil es eine Castingshow ist. Es ist eine Castingshow, aber eben eine öffentlich-rechtliche und es ist eben ein anderes Thema. Es ist eben nicht dieses Thema, ich mache sozusagen auf leichtem Wege Karriere, sondern uns ist ja ganz klar, ich kann nicht Kanzler werden damit. Und ich wage einfach mal andersherum, mir die Vorstellung zu erlauben, was wäre eigentlich gewesen, wenn wir Frau Merkel da als Kandidatin hingestellt hätten? Was hätte die Jury dann gesagt? Was hätten die Frau Merkel gefragt? Was glauben Sie? Naja, ich meine, Sie haben zwischendurch Kandidaten gefragt, was ist denn der Hartz-IV-Regelsatz? Und die Kandidaten wussten es nicht. Weiß Frau Merkel, was der Hartz-IV-Regelsatz ist? Also da habe ich dann auch meine Zweifel. Oder ich meine, das Ganze richtet sich ja nach einem kanadischen Vorbild. Da ist die Jury zum Beispiel auch ganz anders besetzt. Da sitzen in der Jury 4 ehemalige Premierminister von Kanada. Und das würde übertragen auf Deutschland, würde das heißen, in der Jury säßen Helmut Kohl, Gerhard Schröder, Helmut Schmidt und Angela Merkel. Also ich meine, Angela Merkel ist noch nicht ehemalig, aber das zeigt, wie die Show in Kanada aufgehängt ist und wie viel tiefer sie hier gelegt wurde. Also tiefer gelegt, das ZDF hatte die Rechte gekauft und Nicolas Brender, der Chefredakteur des ZDF, hat Günther Jauch gefragt, ob er die Sendung produzieren möchte und auch, ob er als Jurymitglied auftreten möchte. Günther Jauch ist jetzt nun mal ein Mann des privaten Fernsehens, Anke Engelke auch eher. Was bedeutet das für Sie, dass solche Showmaster und Komiker für solche Sendungen eingesetzt werden? Dass die Sendung versucht, eine gewisse Glaubhaftigkeit mit einem gewissen Unterhaltungswert zu paaren. Deshalb nimmt man einen Günther Jauch, der eigentlich für so eine Show eigentlich die ideale Lösung ist. Denn Günther Jauch ist ja, wie wir alle wissen, würde morgen der Bundespräsident frei gewählt, hieße er Günther Jauch. Und Anke Engelke ist ja eben nicht nur Komikerin, sondern auch Schauspielerin, die dafür bekannt ist, durchaus auch so eine emotionale Komponente da reinzubringen. Und die einzige Fehlbesetzung war eigentlich letztlich Henning Scherf, der da so ein bisschen am Rande lief und den Politiker darstellen sollte, aber das eigentlich gar nicht schaffte, weil er war eigentlich nur der joviale 70-jährige Gönner, der den Platz von Hans-Dietrich Genscher eingenommen hat, der ja eigentlich da sitzen sollte, aber dann aus Altersgründen abgesagt hat. Das hat Günther Jauch ja auch beklagt, dass sich die Politiker wenig interessiert haben für dieses Format. Und Sie sprachen es eben an, die kanadische Sendung hat hochkarätige Politiker da sitzen. Ist dann die Zeit noch nicht reif für so eine Sendung oder woran liegt es, dass die Politik da nicht mitgezogen hat? Es hätte ja auch ein gutes Konglomerat aus verschiedenen interessanten Menschen werden können. Ich glaube einfach, dass unsere Politik auch so ein ganz klein bisschen verhärmt ist und dass sie auf eine gewisse Art und Weise ja auch diese Politikverdrossenheit, die wir im Lande gerade bei jungen Menschen haben, fördern, indem sie sich sehr einigeln in diesem Berliner Kokon. Und Politik immer mehr darstellen als ein völlig undurchdringliches Dickicht, in das man nicht hineinkommt. Und da sehe ich den positiven Effekt dieser Show, die möglicherweise das Ganze ein bisschen aufschließt. Und vielleicht kriegen wir irgendwann davon mal eine zweite Ausgabe. Und dann hat der eine oder andere Politiker gesehen, dass es so schlimm gar nicht ist und dass man da vielleicht ein bisschen was aufmachen könnte und dass man da auch reingehen könnte. Weil letztendlich, man will halt Politik wieder ein bisschen sexy machen für all die jungen Menschen, die sich da gar nicht für interessieren. Wobei ich ja schon interessant fand, dass sich überhaupt mehr als 2500 junge Leute beworben haben, um bei dieser Show mitzumachen. 6 werden jetzt heute Abend übrig sein. Heute Abend ist das große Finale. Werden Sie es sich anschauen? Ich werde es mir auf jeden Fall anschauen, weil ich muss drüber schreiben. Es könnte sehr unterhaltsam werden, wenn denn die Jury funktioniert. Die Jury hat eine sehr wichtige Rolle in diesem ganzen Konglomerat und von den Kandidaten, ich weiß gar nicht, wer da gewinnen würde, wahrscheinlich die Hartz-IV-Mutter. Ja, dann schauen wir mal. Heute Abend können wir schauen. Vielen Dank, Hans Hoff. Mit ihm sprach ich über die gestrige Sendung, warf einen Blick auf die heutige Sendung und sage vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön.